Deine Tochter, die geht auf den Strich. Es ist dir egal oder du weißt es nicht. Der Sohn ist voll auf Heroin und du stehst voll auf Alkohol und Nikotin. Ach so, in der Gesellschaft, so nennen sie dich. Ach so, in der Gesellschaft, doch sie merken nicht. Ach so, in der Gesellschaft, so nennen sie dich. Ach so, in der Gesellschaft, doch sie merken nicht. Dass du das Produkt ihrer eigenen Scheiße bist. Tausendmal verloren, in deinem Traum wärst du gerne reich geboren. Du träumst von einer besseren Welt, denn diese regiert ja ganz allein das Geld. Profitgier und Korruption ist in deinem Streben, denn das gehört allein zu ihrem Leben. Ach so, in der Gesellschaft, so nennen sie dich. Ach so, in der Gesellschaft, doch sie merken dich. Ach so, in der Gesellschaft, so nennen sie dich. Ach so, in der Gesellschaft, doch sie merken dich. Dass du das Produkt ihrer eigenen Scheiße bist.